empfangen. Alles in außer Rand und Band. Seid ihr gut genug für uns? Dann können die Spiele beginnen. Wir, die hier waren, werden alles geben, um zu gewinnen. Hello and welcome. Are you ready to fight? Dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Deutschland schreitet vor. Auf den Sieger Thron hinauf. Wir werden Weltmeister. Football is coming home. In Horde wie die Wikinger wollen wir die Kräfte messen. Und mit dem Siegesrausch benehmen. Und auf die Bullen wird geschissen. Wir setzen uns durch. Machen wir mal, was wir wollen. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, saufen, rauchen und rollen. Hello and welcome, are you ready to fight? Dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Deutschland steigt davor, auf den Siegerthron hinauf. Wir werden Weltmeister, Football is coming home. Hello and welcome. Are you ready to fight? Dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Deutschland steigt davor, auf den Siegerthron hinauf. Wir werden Weltmeister. Football is coming home. Wir heißen euch herzlich willkommen. Wie ein Gruß aus unserem Land. Ein Fest der Freude kann mit euch empfangen. Alles in außer Rand und Band. Seid ihr gut genug für uns? Dann können die Spiele beginnen. Wir, die Germanen, werden alles geben, um zu gewinnen. Hello and welcome. Are you ready to fight? Dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Deutschland steigt empor, auf den Siegerthron hinauf. Wir werden Weltmeister. Football is coming home. Hello and welcome. Are you ready to fight? Dauert nicht mehr lange, dann ist es soweit. Deutschland steigt empor, auf den Siegerthron hinauf. Wir werden Weltmeister. Football is coming home.